1,985, wurde klein gezeugt, heute über 1,85. Bin frei, bin high, bin heiß im Streit, kein Mitleid, meine Kraft schafft dich. Aufgewachsen im Schatten der Schanze mit Taktik der Nacht, was Hassen verlangte. Selbstgespalten, halb Brasilianer, Südamerikaner, halb bekannter Vater. Bin aggressiv, zu viele Sackgassen im Stadt verließ. Hier starb auch der, der tapfer blieb. Rest in peace, hasta la vista. Ich suchte Erfolg, verflucht, verfolgt von Wut. Es ist die Wahrheit, wenn ich sage, war nie da. Hebt die Hände, Hände, Hände in die Luft, yeah. Hier ist noch nicht Ende, Ende, hier ist noch nicht Schluss, yeah. Hebt eure Hände, Hände, Hände in die Luft, yeah. Ich mach noch nicht Ende, kämpfe immer bis zum Schluss, yeah. Hier ist noch nicht Ende, kämpfe immer bis zum Schluss, yeah. 30-10, meine Mutters Leib zerreißen, wen ich schrei. Ich will halt nicht gehen, wer mich was bringt, ein kleiner Tritt. Der Tod holte mich per Kaiserschnitt. Der Eingriff zog mich in den Zeitabschnitt, wo ich mit Augen sah, was die wie Reizgas fickt. Leid, Streit, scheiß Konflikt. Ich hatte früher keinen, hab in den Bauch geritzt, war allein mit der Nagelschere. Schwere Tage hab ich aufgeschlitzt, keine Frage der Ehre, doch wie die Haut jetzt ist. Jeder Niederschlag macht dich stärker, egal ob du wieder lagst, Verlierer warst, das macht den Sieg erst ehrbar. Steh auf, wenn du liegst, das macht dich stärker. Hebt die Hände, Hände, Hände in die Luft, yeah. Hier ist noch nicht Ende, Ende, hier ist noch nicht Schluss. Hebt eure Hände, Hände, Hände in die Luft, yeah.